über. Und über, und über, und über Gang und Jazz Hass und über. Und wenn's da so zugeht, bleibt ja gar nichts anderes über. Und über, und über Gang und Jazz Hass und über. Und irgendwo gingen da schon wieder ein paar drüber. Und über Gang und Jazz Hass und über. Und das nicht nur da, sondern auch daraus hinüber. Österreicher sind wirklich, wenn man schaut, aber voll aggressiv, bis knapp unter die Haut. Österreicher sind ungut, weil's Angst haben. Und wenn's keine Angst haben, dann geht's ihnen nicht gut. Österreicher sind Suderanten. Red einmal mit deinen Onkel und Tanten. Österreicher sind Bieder. Was glaubst du, kannst deppert werden, hau mir die nieder. Österreicher sind Brunter. Wenn Tosen voll ist, beten's ein Vater unser. Österreicher sind Showbiz. Und selber sie super finden, da sind sie Profis. Österreicher sind Profiteure. Abzocker, bombastische Charmeure. Österreicher sind schnell beleidigt. Wenn einer was sagt, wo er's nicht verteidigt. Kannst sagen, was tust du über die Leute? Sind leider nicht ganz dumm. Und wenn's da auch einrennt, dass sie so blöd sind, aber die Leute sind leider nicht ganz dumm. Ob die so tun oder ob die so sind, die Leute sind leider nicht ganz dumm. Wenn die so blöd sind, aber alle so blöd sind, dann kommt doch mal grad meiner, dass die wirklich so blöd sind. Und über gehen an Scheiß heißen drüber. Und wenn's so blöd hergeht, bleibt ja gar nichts anderes über. Pass auf, was sie sagen, wenn's ein Aufwand tut im Mund, oder weißt du, was kommt, oder was noch kommen kommt. Und über gingen Scheiß heißen drüber. Und das nicht nur da, sondern auch daraus hinüber. Pass auf, was sie sagen, was sie aufmachen im Mund. Und weißt du, was kommt oder was noch kommen kommt. Und du weißt ja nicht, was kommt oder was noch kommen kommt. Pass auf, was sie sagen, was sie aufmachen im Mund. Aus Österreich kommen Bestien. Die haben 180.000 jüdische Österreicher umgebracht und vertrieben. Und Roma und Sinti und Schwule und Linke. Österreicher sind Verdränger. Und bleiben, wenn's weiter geht, allweil wo hänger. La na na na na na na. Österreicher sind ehrlich. Und wenn's ehrlich so sind, dann sind sie aber gefährlich. Und wann ist es Sundown? Dann fahren wir nimmer heim down, weißt was ich mein down, wenn die wirklich so sind down. Was meinst du, was wir dann down? Und wann die so sind down? Dann fahren wir nimmer heim down, weißt was ich mein down, wenn die wirklich so sind down. Was meinst du, was wir dann down? Fahren wir nimmer heim, weil die nix so sind. Ob die nur so down oder ob die auch so sind. Oder ob die so sind oder ob die nur so down. Ob die nur so down oder ob die auch so sind. Oder ob die so sind oder ob die nur so down. Oder ob die so down oder ob die auch so sind. Oder ob die nur so down oder ob die auch so sind.